Unter diesen Umständen, bemerkte hier Baron Planta, will es mir als ein wahres Glück erscheinen, dass Herr von Sea-Lodge, wie ich höre, mehrere Eisen im Feuer hat. Was ihm die Novellistik schuldig bleibt, muss ihm die Malerei bringen. Was sie leider bisher nicht tat und mutmaßlich auch nie tun wird, lachte Sea-Lodge halb wehmütig. Trotzdem ich vom Genrebild aus, mit dem ich anfing, eine Schwenkung gemacht und mich unter Anleitung meines Freundes Salzmann neuerdings der Marinemalerei zugewandt habe. Mitunter auch Bataillen. Und was die blauen Töne betrifft, so darf ich vielleicht behaupten, hinter keinem zurückgeblieben zu sein. Habe mich außerdem in Gudin und William Turner vergafft. Aber trotzdem ohne rechten Erfolg, unterbrach hier Cujacius, was mich nicht wundern nimmt. Was wollen Sie mit Gudin oder gar mit Turner? Wer das Meer malen will, muss nach Holland gehen und die alten Niederländer studieren. Unter den Modernen vor allem die Skandinaven, die Norweger, die Dänen. Wrschowitz zuckte zusammen. Wir haben da beispielsweise den Melby, Däne, pur sang, der sehr gut und beinahe bedeutend ist. »Oh, nein, nein«, platzte jetzt Wrschowitz mit immer mehr erzitternder Stimme heraus. »Nicht sehr gut, nicht bedeutend, nicht einmal beinahe bedeutend.« »Der sehr bedeutend ist«, wiederholte Cujacius. »Gerade darin bedeutend, dass er nicht bedeutend sein will. Er erhebt keine falschen Prätensionen, er ist schlicht, ohne Fantastereien, aber stimmungsvoll. Und wenn ich Bilder von ihm sehe, besonders solche, wo das graublaue Meer an einer Klippe brandet, so berührt mich das jedes Mal spezifisch skandinavisch, etwa wie der ossianische Meereszauber in den Kompositionen unseres trefflichen Niels Gade. Niels Gade, von Niels Gade spricht man nicht. Ich spreche von Niels Gade, seine Kompositionen reichen bis an Mendelssohn heran. Was ihn nicht größer macht. Doch, mein Herr Doktor, wirkliche Kunstgrößen zu stürzen, dazu reichen Überheblichkeiten nicht aus. Was Sie nicht abhielt, mein Herr Professor, den großen Gudin kulpütieren zu wollen. Über Malerei zu sprechen, steht mir zu. Über Musik zu sprechen, steht mir zu. Sonderbar, immer Personen aus unkontrollierbaren Grenzbezirken führen bei uns das große Wort. Ich bin Tscheche. Weiß aber, dass es ein deutsches Sprichwort gibt, der Deutsche lügt, wenn er höflich wird. Weshalb ich unter Umständen darauf verzichte. En quoi vous réussissez à merveille. Aber, meine Herren, warf Pusch hier ein, den die ganze Streiterei natürlich entzückte, könnten wir nicht das Kriegsbeil begraben, proponiere Begegnung auf halbem Wege, shaking hands. Nehmen Sie zurück, hüben und drüben. Nie! Donnerte Cujacius. »Jamais«, sagte Wrschowitz, und damit erhoben sich alle. Cujacius und Pusch hatten die Täte, Wrschowitz und Baron Planta folgten in einiger Entfernung. Sea-Lodge war vorsichtigerweise abgeschwenkt. Wrschowitz, immer noch in großer Erregung, mühte sich, dem jungen Graubündner auseinanderzusetzen, dass Cujacius ganz allgemein den Ruf eines Krakelers habe. »Je vous assure, Monsieur le Baron, il est un fou et plus que ça, un blagueur!« Baron Planta schwieg und schien seinen Begleiter im Stich lassen zu wollen. Aber er bekehrte sich, als er einen Augenblick danach von der Front her die mit immer steigenderer Heftigkeit ausgestoßenen Worte hörte, »Kaschube!« »Wende! Bömake!« Um dieselbe Stunde, wo sich die fünf Herren von der barbischen Hochzeitstafel entfernt hatten, waren auch Baron Berchtesgaden und Hofprediger Frommel aufgebrochen, so dass sich außer dem Brautvater nur noch der alte Stechlin im Hochzeitshause befand. Dieser hatte sich, Melusine war vom Bahnhofe noch nicht wieder da, vom Esssaal her zunächst in das verwaiste Damenzimmer und von diesem aus auf die Loggia zurückgezogen, um da die Lichter im Strom sich spiegeln zu sehen und einen Zug frische Luft zu tun. An dieser Stelle fand ihn denn auch schließlich der alte Graf und sagte, nachdem er seinem Staunen über den gesundheitlich etwas gewagten Aufenthalt Ausdruck gegeben hatte, »Nun aber, mein lieber Stechlin, wollen wir endlich einen kleinen Schwatz haben und uns näher miteinander bekannt machen. Ihr Zug geht erst 10:30, wir haben also noch beinahe 1,5 Stunden.« Und dabei nahm er Dubslavs Arm, um ihn in sein Wohnzimmer, das bis dahin als Estaminet gedient hatte, hinüberzuführen. »Erlauben Sie mir«, fuhr er hier fort, dass ich zunächst mein halb eingewickeltes und halb eingeschientes Elefantenbein auf einen Stuhl strecke. Es hat mich all die Zeit über ganz gehörig gezwickt und namentlich das Stehen vor dem Altar ist mir blutsauer geworden. Bitte rücken Sie heran. Es ging während unseres kleinen Diners alles so rasch und ich wette, Sie sind bei dem Café ganz erheblich zu kurz gekommen. Der Moment, wo das Bier herumgereicht wird, ist in den Augen des modernen Menschen immer das Wichtigste. Da wird dann der Kaffeezeit manches abgeknapst. Und dabei drückte er auf den Knopf der Klingel. Jeserich, noch eine Tasse für Herrn von Stechlin und natürlich einen Cognac oder Curaçao oder lieber die ganze Benediktinerabtei. Witz von Cujatius, für den Sie mich also nicht verantwortlich machen dürfen. Leider werde ich Ihnen bei diesem zweiten Kaffee nicht Gesellschaft leisten können. Ich habe mich schon bei Tische mit einer lügnerisch und bloß anstandshalber in einen Champagnerkübel gestellten Apollinaris-Flasche begnügen müssen. Aber was hilft es? Man will doch nicht auffallen mit all seinen Gebresten. Dubslav war der Aufforderung des alten Grafen nachgekommen und saß, eine Lampe mit grünem Schirm zwischen sich und ihm, seinem Wirte gerade gegenüber. Jeserich kam mit der Tablette. »Den Cognac«, fuhr der alte Barbier fort, »kann ich Ihnen empfehlen. Noch Beziehungen aus Zeiten her, wo man mit einem Franzosen ungeniert sprechen und nach einer guten Firma fragen konnte. Waren Sie 70 noch mit dabei?« »Ja, so halb. Eigentlich auch das kaum. Aus meinem Regiment war ich lange heraus, nur als Johanniter. Ganz so wie ich selber.« »Eine wundervolle Zeit, dieser Winter 70«, fuhr Dubslav fort, »auch rein persönlich angesehen. Ich hatte damals das, was mir zeitlebens, wenn auch nicht absolut, so doch mehr als wünschenswert, gefehlt hatte. Fühlung mit der großen Welt. Es heißt immer, der Adel gehöre auf seine Scholle. Und je mehr er mit der verwachse, desto besser sei es. Das ist auch richtig. Aber etwas ganz Richtiges gibt es nicht. Und so muss ich denn sagen, es war doch was Erquickliches, den alten Wilhelm so jeden Tag vor Augen zu haben. Hab ihn freilich immer nur flüchtig gesehen, aber auch das war schon eine Herzensfreude. Sie nennen ihn jetzt den Großen und stellen ihn neben Friedericus Rex. Nun, so einer war er sicherlich nicht, an den reicht er nicht heran. Aber als Mensch war er ihm über. Und das gibt, meine ich, in gewissem Sinn den Ausschlag, wenn auch zur Größe noch was anderes gehört. Tja, der alte Fritz, man kann ihn nicht hoch genug stellen. Nur in einem Punkte finde ich trotzdem, dass wir eine falsche Position ihm gegenüber einnehmen, gerade wir vom Adel. Er war nicht so sehr für uns, wie wir immer glauben oder wenigstens nach außen hin versichern. Er war für sich und für das Land oder, wie er zu sagen liebte, für den Staat. Aber dass wir als Stand und Kaste so recht was von ihm gehabt hätten, das ist eine Einbildung. Überrascht mich, aus Ihrem Munde zu hören. Ist aber doch wohl richtig. Wie lag's denn eigentlich? Wir hatten die Ehre, für König und Vaterland hungern und dursten und sterben zu dürfen. Sind aber nie gefragt worden, ob uns das auch passe. Nur dann und wann erfuhren wir, dass wir Edelleute seien und als solche mehr Ehre hätten. Aber damit war es auch getan. In seiner innersten Seele rief er uns eigentlich genau dasselbe zu, wie den Grenadieren bei Torgau. Wir waren Rohmaterial und wurden von ihm mit meist sehr kritischem Auge betrachtet. Alles in allem, lieber Graf, finde ich unser Jahr 13 eigentlich um ein erhebliches größer, weil alles, was geschah, weniger den Befehlscharakter trug und mehr Freiheit und Selbstentschließung hatte. Ich bin nicht für die patentierte Freiheit der Parteiliberalen, aber ich bin doch für ein bestimmtes Maß von Freiheit überhaupt. Und wenn mich nicht alles täuscht, so wird auch in unseren Reihen allmählich der Glaube lebendig, dass wir uns dabei, besonders auch rein praktisch, egoistisch, am besten stehen. Der alte Barbier freute sich sichtlich dieser Worte. Dubslav aber fuhr fort, »Übrigens, das muss ich sagen dürfen, lieber Graf, Sie wohnen hier brillant an Ihrem Kronprinzenufer, ein entzückender Blick.« Und Fremde würden vielleicht kaum glauben, dass an unserer alten Spree so was Hübsches zu finden sei. Die Niederlassungs- und speziell die Wohnungsfrage spielt doch, wo sich's um Glück und Behagen handelt, immer stark mit. Und gerade Sie, der Sie so lange draußen waren, werden, ehe Sie hier dieses Vis-à-vis von unserer Jungfernheide wählten, nicht ohne Bedenken gewesen sein. In Bezug auf die Landschaft gewiss und in Bezug auf die Menschen vielleicht. Sagen wir auch da gewiss. Ich hatte wirklich solche Bedenken, aber sie sind niedergekämpft. Vieles gefiel mir durchaus nicht, als ich nach langen, langen Jahren aus der Fremde wieder nach hier zurückkam, und vieles gefällt mir auch heute noch nicht. Überall ein zu langsames Tempo. Wir haben in jedem Sinne zu viel Sand um uns und in uns. Und wo viel Sand ist, da will nichts recht vorwärts, immer bloß Hü und Hott. Aber dieser Sandboden ist doch auch wieder tragfähig, nicht glänzend, aber sicher. Er muss nur, und vor allem der moralische, die richtige Witterung haben, also zur rechten Zeit Regen und Sonnenschein. Und ich glaube, Kaiser Friedrich hätte ihm diese Witterung gebracht. »Ich glaub's nicht«, sagte Dubslav. »Meinen Sie, dass es ihm schließlich doch nicht ein rechter Ernst mit der Sache war?« »Oh nein, nein, es war ihm Ernst, ganz und gar. Aber es würde ihm zu schwer gemacht worden sein. Rundheraus, er wäre gescheitert.« »Woran?« »An seinen Freunden vielleicht, an seinen Feinden gewiss. Und das waren die Junker.« Es heißt immer, das Junkertum sei keine Macht mehr. Die Junker fräßen den Hohenzollern aus der Hand und die Dynastie züchte sie bloß, um sie für alle Fälle parat zu haben. Und das ist eine Zeit lang vielleicht auch richtig gewesen. Aber heute ist es nicht mehr richtig. Es ist heute grundfalsch. Das Junkertum, trotzdem es vorgibt, seine Strohdächer zu flicken und sie gelegentlich vielleicht auch wirklich flickt. Dieses Junkertum, und ich bin inmitten aller Loyalität und Devotion doch stolz, dies sagen zu können, hat in dem Kampf dieser Jahre kolossal an Macht gewonnen. Mehr als irgendeine andere Partei, die Sozialdemokraten kaum ausgeschlossen. Und mitunter ist mir's, als stiegen die seligen Quizzos wieder aus dem Grabe herauf. Und wenn das geschieht, wenn unsere Leute sich auf das besinnen, worauf sie sich seit über 400 Jahren nicht mehr besonnen haben, so können wir was erleben. Das heißt immer unmöglich. Ach, was ist unmöglich? Nichts ist unmöglich. Wer hätte vor dem 18. März den 18. März für möglich gehalten? Für möglich in diesem echten und rechten Philisternest Berlin. Es kommt eben alles mal an die Reihe, das darf nicht vergessen werden. Und die Armee, nun ja, wer wird etwas gegen die Armee sagen? Aber jeder glückliche General ist immer eine Gefahr und unter Umständen auch noch andere. Sehen Sie sich den alten Sachsenwalder an, unseren Zivil-Wallenstein. Aus dem hätte schließlich doch Gott weiß was werden können. Und Sie glauben, warf der Graf hier ein, an dieser scharfen Quizzo-Ecke wäre Kaiser Friedrich gescheitert? Ich glaub es. Es lässt sich hören. Und wenn so, so wäre schließlich ein Glück, dass es nach den 99 Tagen anders kam, und wir nicht vor diese Frage gestellt wurden. Ich habe mit meinem Woldemar, der einen stark liberalen Zug hat, ich kann es nicht loben und mag es nicht tadeln, oft über diese Sache gesprochen. Er war natürlich für Neuzeit, also für Experimente. Nun hat er inzwischen das bessere Teil erwählt, und während wir hier sprechen, ist er schon über Trebin hinaus. Sonderbar, ich bin nicht allzu viel gereist, aber immer wenn ich an diesem märkischen Neste vorbeikam, hatte ich das Gefühl, jetzt wird es besser, jetzt bist du frei. Ich kann sagen, ich liebe die ganze Sandbüchse da herum. Schon bloß aus diesem Grunde. Der alte Graf lachte behaglich. Und Trebin wird sich von dieser ihrer Schwärmerei nichts träumen lassen. Übrigens haben Sie recht. Jeder lebt zu Hause mehr oder weniger wie in einem Gefängnis und will weg. Und doch bin ich eigentlich gegen das Reisen überhaupt und speziell gegen die Hochzeitsreiserei. Wenn ich so Personen in ein Coupé nach Italien einsteigen sehe, kommt mir immer ein Dankgefühl, dieses höchste Glück auf Erden nicht mehr mitmachen zu müssen. Das ist doch eigentlich eine Qual und die Welt wird auch wieder davon zurückkommen. Über kurz oder lang wird man nur noch reisen, wie man in den Krieg zieht oder in einen Luftballon steigt, bloß von Berufswegen. Aber nicht um des Vergnügens willen. Und wozu denn auch? Es hat keinen rechten Zweck mehr. In alten Zeiten ging der Prophet zum Berge. Jetzt vollzieht sich das Wunder und der Berg kommt zu uns. Das Beste vom Parthenon sieht man in London und das Beste von Pergamum in Berlin. Und wäre man nicht so nachsichtig mit den lieben, nie zahlenden Griechen verfahren, so könnte man sich am Kupfergraben im Laufe des Vormittags in Mykene und nachmittags in Olympia ergehen. Ganz Ihrer Meinung, teuerster Graf. Aber doch zugleich auch ein wenig betrübt, Sie so dezidiert gegen alle Reiserei zu finden. Ich stand nämlich auf dem Punkte, Sie nach Stechlin hin einzuladen in meine alte Karte, die meine guten Klopsoer unentwegt ein Schloss nennen. Ja, lieber Stechlin, Ihre Karte, das ist was anderes. Und um Ihnen ganz die Wahrheit zu sagen, wenn Sie mich nicht eingeladen hätte, eigentlich ist es ja noch nicht geschehen, aber ich greife bereits vor, so hätte ich mich bei Ihnen angemeldet. Das war schon lange mein Plan. In diesem Augenblick ging draußen die Klingel. Es war Melusine. Bringe den Vätern, respektive Schwiegervätern, allerschönste Grüße. Die Kinder sind jetzt mutmaßlich schon über Wittenberg, die große Luther- bzw. Apfelkuchenstation, hinaus und in weniger als 2 Stunden fahren sie in den Dresdner Bahnhof ein. Oh, diese Glücklichen. Und dabei verwette ich mich, Armgard hat bereits Sehnsucht nach Berlin zurück. Vielleicht sogar nach mir. Kein Zweifel, sagte Dubslav. Die Gräfin selbst aber fuhr fort, ehe man nämlich ganz Abschied von dem alten Leben nimmt, sehnt man sich noch einmal gründlich danach zurück. Freilich, Schwester Armgard wird weniger davon empfinden als andere. Sie hat eben den liebenswürdigsten und besten Mann. Und ich könnte ihn ihr beinahe neiden. Trotzdem ich noch im Abschiedsmoment einen wahren Schreck kriegte, als ich ihn sagen hörte, dass er morgen Vormittag mit ihr vor die Sixtinische Madonna treten wolle. Worte, bei denen er noch dazu wie verklärt aussah. Und das finde ich einfach unerhört. Warum, werden Sie mich vielleicht fragen. Nun denn, weil es erstens eine Beleidigung ist, sich auf eine Madonna so extrem zu freuen, wenn man eine Braut oder gar eine junge Frau zur Seite hat. Und zweitens, weil dieser geplante Galeriebesuch einen Mangel an Disposition und Ökonomie bedeutet, der mich für Woldemars ganze Zukunft besorgt machen kann. Diese Zukunft liegt doch am Ende nach der agrarischen Seite hin. Und richtige Dispositionen bedeuten in der Landwirtschaft so gut wie alles. Der alte Graf wollte widersprechen, aber Melusine ließ es nicht dazu kommen und fuhr ihrerseits fort. Jedenfalls, das ist nicht wegzudisputieren. Fährt unser Woldemar jetzt in das Land der Madonnen hinein und will da mutmaßlich mit leidlich frischen Kräften antreten. Wenn er sich aber schon in Deutschland etappenweise vertut, so wird er, wenn er in Rom ist, wohl sein Programm ändern und im Café Cavour eine Berliner Zeitung lesen müssen, statt nebenan im Palazzo Borghese Kunst zu schwelgen. Ich sage mit Vorbedacht, eine Berliner Zeitung, denn wir werden jetzt Weltstadt und wachsen mit unserer Presse schon über Charlottenburg hinaus. Übrigens lässt wie das junge Paar, so auch die Baronin, bestens grüßen. Eine reizvolle Frau, Herr von Stechlin, die gerade Ihnen ganz besonders gefallen würde, glaubt eigentlich gar nichts und geriert sich dabei streng katholisch. Das klingt widersinnig und ist doch richtig und reizend zugleich. All die Süddeutschen sind überhaupt viel netter als wir. Und die nettesten, weil natürlichsten, sind die Bayern. Sonnenuntergang. Der alte Dubslav, als er bald nach 11 auf seinem Granseer Bahnhof eintraf, fand da Martin und seinen Schlitten bereits vor. Engelke hatte zum Glück für warme Sachen gesorgt, denn es war inzwischen recht kalt geworden. Im ersten Augenblicke tat dem Alten, in dessen Coupé die herkömmliche Stickluft gebrütet hatte, der draußen wehende Ostwind überaus wohl. Sehr bald aber stellte sich ein Frösteln ein. Schon tags zuvor, bei Beginn seiner Reise, war ihm nicht so recht zumute gewesen. Kopfweh, Druck auf die Schläfe, jetzt war derselbe Zustand wieder da. Trotzdem nahm er es leicht damit und sah in das Sternengeflimmer über ihm. Die wie Riesenbesen aufragenden Pappeln warfen dunkle, groteske Schatten über den Weg, während er die nach links und rechts hin liegenden toten Schneefelder mit den wechselnden Bildern alles dessen, was ihm der zurückliegende Tag gebracht hatte, belebte. Da sah er wieder die mit rotem Teppich belegte Hotel-Marmortreppe mit dem Oberkellner in Gesandtschaftsattaché-Haltung und im nächsten Augenblicke den Garnisonkirchenküster, den er anfänglich für einen zur Feier eingeladenen Konsistorialrat gehalten hatte. Daneben aber stand die blasse, schöne Braut und die reizende, biek- und schmiegsame Melusine. Ja, der alte Barbie, wenn er auf die sieht, Der hat's gut. Der kann's aushalten. Immer einen guten und klugen Menschen um sich haben, immer was hören und sehen, was einen anlacht und erquickt. Das ist was. Aber ich für meinen Teil gleich viel, ob mit oder ohne Schuld. Ich war immer nur auf ein Pflichtteil gesetzt. Als Kind, weil ich faul war, und als Leutnant, weil ich nicht recht was hatte. Dann kam ein Lichtblick. Aber gleich danach starb sie, die mir Stab und Stütze hätte sein können. Und durch all die 30 Jahre, die seitdem kamen und gingen, blieb mir nichts als Engelke, der noch das Beste war, und meine Schwester Adelheid. Gott verzeih mir's, aber ein Trost war die nicht. Immer bloß herbe, wie ein Holzapfel. Unter solchen Betrachtungen fuhr er in das Dorf ein und hielt gleich danach vor der Tür seines alten Hauses. Engelke war schon da, half ihm und tat sein Bestes, ihn aus der schweren Wolfsschuhe herauszuwickeln. Der immer noch Fröstelnde stapfte dabei mit den Füßen, warf seinen Staatshut, den er unterwegs, weil er ihn drückte, wohl 100-mal verwünscht hatte, mit ersichtlicher Befriedigung beiseite und sagte gleich danach beim Eintreten in sein Zimmer: »Ach, das ist recht, Engelke, du hast ein Feuer gemacht. Du weißt, was einem alten Menschen gut tut. Aber es reicht noch nicht aus, ob unten wohl noch heißes Wasser ist. So ein fester Grog, der sollte mir jetzt passen. Ich friere Stein und Bein. Heiß Wasser ist nicht mehr, ja. Aber ich kann ja eine Kasserolle aufstellen. Oder noch besser, ich hole den Petroleumkocher.« »Nein, nein, Engelke, nicht so viel Umstände. Das mag ich nicht. Und den Petroleumkocher, den erst recht nicht. Da kriegt man bloß Kopfweh. Und ich hab schon genug davon. Aber bring mir den Cognac und kaltes Wasser. Und wenn man dann so halb und halb nimmt, dann ist es so gut, als wäre es ganz heiß gewesen.« Engelke brachte, was gefordert, und eine Viertelstunde danach ging Dubslav zu Bett. Er schlief auch gleich ein. Aber bald war er wieder wach und druste nur noch so hin. So kam endlich der Morgen heran. Als Engelke zu gewohnter Stunde das Frühstück brachte, schleppte sich Dubslav mühsamlich von seinem Schlafzimmer bis an den Frühstückstisch. Aber es schmeckte ihm nicht. »Engelke, mir ist schlecht. Der Fuß ist geschwollen und das mit dem Cognac gestern Abend war auch nicht richtig. Sage Martin, dass er nach Gransee fährt und Dr. Sponholz mitbringt. Und wenn Sponholz nicht da ist, der arme Kerl kutschiert in einem Fort rum, ohne Landpraxis geht's nicht, dann soll er warten, bis er kommt.« Es traf sich so, wie Dubslav vermutet hatte. Sponholz war wirklich auf Landpraxis und kam erst nachmittags zurück. Er aß einen Bissen und stieg dann auf den Stechliner Wagen. »Na, Martin, was macht denn der Gnädige Herr?« »Jo, Herr Doktor, ich möchte doch sagen, ihr seid ein Beten verändert, Ud. Eben wir schon nicht so recht letzten Sündag. Und da müsst ihr ja nu grad nach Berlin. Und ich weet schon, wenn ihr es eh nach Berlin muss, dann ist auch immer was los. Ich weet nicht, was ihr da mit den ohlen Menschen morgen.« »Tja, Martin, das ist die große Stadt. Da übernehmen sie sich denn. Und dann war ja auch Hochzeit. Da werden sie wohl ein bisschen gepichelt haben. Und vorher die kalte Kirche und dazu so viele feine Damen. Daran ist der gnädige Herr nicht mehr gewöhnt. Und dann will er sich berappeln und strengt sich an. Und da hat man denn gleich was weg.« Es dämmerte schon, als der kleine Jagdwagen auf der Rampe vorfuhr. Sponholz stieg aus und Engelke nahm ihm den grauen Mantel mit Doppelkragen ab und auch die hohe Lammfellmütze, darin er freilich das Einzige an ihm, das diese Wirkung ausübte, wie ein Perser aussah. So trat er denn bei Dubslav ein. Der alte Herr saß an seinem Kamin und sah in die Flamme. »Nun, Herr von Stechlin, da bin ich, war über Land. Es geht jetzt scharf, jeder Dritte hustet und hat Kopfweh. Natürlich Influenza, ganz verteubelte Krankheit. Na, die wenigstens habe ich nicht. Kann man nicht wissen. Ein bisschen fliegt jedem leicht an. Na, wo sitzt es denn?« Dubslav wies auf sein rechtes Bein und sagte: »Stark geschwollen. Und das andere fängt auch an. Na, wollen wir mal sehen. Darf ich bitten?« Dubslav zog sein Beinkleid herauf, den Sturm vorunter und sagte: »Da ist die Bescherung. Gicht ist es nicht. Ich habe keine Schmerzen. Also was anderes.« Sponholz tippte mit dem Finger auf dem geschwollenen Fuß herum und sagte dann: »Nichts von Belang, Herr von Stechlin. Einhalten, Diät, wenig trinken und auch wenig Wasser. Das verdammte Wasser drückt gleich nach oben und dann haben Sie Atemnot. Und von Medizin bloß ein paar Tropfen. Bitte bleiben Sie sitzen, ich weiß ja Bescheid hier. Und dabei ging er an Dubslavs Schreibtisch heran, schnitt sich ein Stück Papier ab und schrieb ein Rezept. »Ihr Kutscher, das wird das Beste sein, kann bei der Apotheke gleich mit vorfahren.« Im Vorflur nach Verabschiedung von Dubslav fuhr Sponholz alsbald wieder in seinen Mantel. Engelke half ihm und sagte dabei, »Na, Herr Doktor?« »Nichts, nichts, Engelke.« Martin mit seinem Jagdwagen hielt noch wartend auf der Rampe draußen, und so ging es denn in rascher Fahrt wieder nach der Stadt zurück, von wo der alte Kutscher die Tropfen gleich mitbringen sollte. Der Winterabend dämmerte schon, als Martin zurück war und die Medizin an Engelke abgab. Der brachte sie seinem Herrn. »Sieh mal«, sagte dieser, als er jetzt das rundliche Fläschchen in Händen hielt, »die Granseer werden jetzt auch fein, alles in rosa Seidenpapier gewickelt.« Auf einem angebundenen Zettel aber stand »Herrn Major von Stechlin, dreimal täglich 10 Tropfen.« Dubslav hielt die kleine Flasche gegen das Licht und tröpfelte die vorgeschriebene Zahl in einen Löffel Wasser. Als er sie genommen hatte, bewegte er die Lippen hin und her, etwa wie wenn ein Kenner eine neue Weinsorte probt. Dann nickte er und sagte, »Ja, Engelke, nun geht's los. Fingerhut.«